Die Direktion der Präfektur Fukushima des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chongnyun, und die Versammlung der Bewohner der Präfektur Fukushima für japanisch-koreanische Freundschaft veranstalteten am 6. August vor dem Denkmal für die zwangsweise verschleppten Koreaner in der Stadt Goriyama in der japanischen Präfektur Fukushima eine Gedenkfeier für die Koreaner, die von den japanischen Imperialisten zwangsweise verschleppt worden waren und ums Leben kamen. Daran nahmen teil die Chongnyun-Mitarbeiter und die koreanischen Landsleute und Schüler in der Präfektur Fukushima sowie die Mitglieder der japanischen Organisation.